Tag. Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen... Nachttaxi? Und wieder ist seit dem letzten Nachttaxi viel Zeit vergangen, wofür ich mich gleich einmal entschuldige. Auf den Grund werde ich gleich eingehen. Zuerst möchte ich mich noch bei allen bedanken, die seit der letzten Sendung den Spendenknopf für den Nachttaxi-Podcast gedrückt haben. Auch Sie werden wieder ein Gute erhalten, ich weiß noch nicht genau in welcher Form. Grund für die lange Pause ist eine Reise nach Mazedonien, um für ein neues Buch zu recherchieren. Diesmal geht es um Shutor Risari, auch Shutka genannt, eine der größten Roma-Siedlungen Europas. Auch bei diesem Projekt beschränke ich mich nicht aufs Beobachten und Fragen, sondern ich helfe hier, das Jugendzentrum Umbrella aufzubauen. Der Text, den ich in dieser Folge bringe, handelt davon. Es warten zwar auch noch einige Folgen von Hurentaxi darauf, gepodcastet zu werden, doch werde ich zwischendurch in loser Folge Texte bringen, die mit dem neuen Projekt in Zusammenhang stehen. Hier muss ich ein paar Worte zu den Zahlungsmodalitäten sagen. Wer sich für das Vergnügen, diesen Podcast zu hören, erkenntlich zeigen möchte, soll bitte den Spendenknopf auf der Podcast-Homepage anklicken. Geld, das über diesen Link hereinkommt, wandert in meine eigene Tasche. Wer aber das Jugendzentrum Umbrella unterstützen möchte, soll bitte den gleich aussehenden Knopf auf der Homepage von Umbrella anklicken. Geld, das über diesen Link hereinkommt, landet zwar auch auf meinem Konto, wird aber von mir an Umbrella weitergeleitet. Der Link zur Website von Umbrella findet sich natürlich auf der Podcast-Homepage. Die Adresse lautet www.umbrella.org, also Umbrella mit A und einem L geschrieben. www.umbrella.org. Besonders wichtig wäre es, dass möglichst viele sich für eine regelmäßige monatliche Spende entscheiden, auch wenn der monatliche Betrag gering ist. Das funktioniert wie ein Dauerauftrag, der Betrag wird dann monatlich von der Kreditkarte abgebucht, natürlich nur so lange, bis der Auftrag widerrufen wird. Ein Hörer aus Deutschland, bei dem ich mich gleich herzlich bedanken möchte, hat mir heute eine E-Mail geschickt mit dem Inhalt, dass er gerne 100 Euro für das Projekt spenden möchte, aber keine Kreditkarte hat. Ich möchte ihm doch eine Kontonummer mitteilen, auf die der Betrag überwiesen werden kann. Auch diese Möglichkeit besteht also. Die Kontonummer wird auf Anfrage mitgeteilt. Guten Tag. Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen... Nachttaxi? Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Auer. In dieser Folge hören Sie die Kurzgeschichte Mercianer, die Nummer 1 der Serie, die vorläufig den Titel Die Kinder von Shutka trägt. Das Ampellicht wechselt, die Autokolonne hält. Mercianer läuft mit ihrem Fensterwischer und ihrem Lappen auf einen grauen Volvo zu. Der Fahrer drinnen schüttelt den Kopf, aber Mercianer wischt trotzdem mit der nassen Schwammseite über die Windschutzscheibe, zieht mit der Gummileiste ab, läuft auf die andere Seite, dasselbe noch einmal, poliert mit dem Lappen nach, wieder zurück, poliert noch die andere Hälfte der Scheibe. Das alles in 15 Sekunden. Sie legt den Kopf schief, schaut den Fahrer fragend an und hält die Hand auf. Der Fahrer schüttelt den Kopf, dann schaut er nur mehr geradeaus. Mercianer klopft auf die Scheibe, man muss hartnäckig sein. Vielleicht drückt er ja doch noch was heraus und einen zweiten Wagen kann sie nicht mehr machen, bevor es grün wird. »Na komm, sei nicht so«, sagt sie mit den Augen. Sie hebt die Hand ein bisschen höher und nickt aufmunternd, lächelt ein bisschen. Der Mann im Volvo seufzt, steckt die Hand in die Tasche. »Na endlich!« Da wechselt das Licht, der Mann zuckt die Achseln, legt den Gang ein und fährt los. Mercianer springt zurück, hockt sich an den Straßenrand zu ihrem Bruder Ahmed und vergisst das Ganze. Es ist heiß. Drückend heiß. Gestern hat es geregnet und sie ist den ganzen Tag im Haus gesessen und hat gefroren und sich gelangweilt. Gerade wenn es regnet, ist das Fernsehbild so schlecht, dass man fast nichts erkennen kann. Das ist, weil sie so eine alte Satellitenschüssel haben. Sie ist lieber draußen auf der Straße, da kann sie wenigstens was verdienen. Die Ampel wechselt und die Kolonne hält wieder an. Die beiden Kinder springen auf. Es ist kein schöner großer Wagen unter den Autos, die vor der Kreuzung stehen, kein Ausländer, kein Tourist, keine Frau. Mercianer steuert den vordersten Wagen an, einen alten, klapprigen Sastava. Der Fahrer hat das Fenster offen, sein Radio dröhnt. »Hau ab, Zigeunermöse!« Im zweiten Wagen ist schon Ahmed zugange. Sie läuft nach hinten zum dritten. Auch das ist so eine rostige Klapperkiste, ein Lader.